Erster, hört zu, ihr Priester. Hört zu, ihr Leute aus Israel. Ihr seid wie eine Falle für andere Menschen. Zweiter, ihr macht böse Dinge. Gott wird euch jetzt bestrafen. Dritter, Gott kennt Ephraim. Er sieht auch Israel. Sie tun schlechte Dinge und sind nicht mehr rein. Vierter, sie können nicht zu Gott kommen. Sie wollen lieber böse sein. Sie kennen Gott nicht. Fünfter, Israel ist sehr stolz. Israel und Juda werden fallen. Sie haben viele Fehler gemacht. Sechster, sie suchen Gott mit ihren Tieren. Aber sie finden Gott nicht. Gott ist weggegangen. Siebter, sie sind nicht treu zu Gott. Ihre Kinder gehören nicht zu ihm. Bald verlieren sie ihr Land. Achter, blast die Trompeten in Gibeah und Rama. Ruft laut im Krieg. Benjamin, pass gut auf. Neunter, das Land Ephraim wird leer sein. Gott sagt die Wahrheit über Israel. Zehnter, die Chefs von Juda stehlen Land. Gott ist sehr böse auf sie. Sein Zorn ist wie viel Wasser. Elfter, Ephraim ist nicht gerecht. Sie hören auf falsche Götter. Zwölfter, Gott macht Ephraim und Juda kaputt. Er ist wie ein kleiner Wurm an Kleidung. Dreizehnter, Israel ist krank. Sie fragen den König von Assur um Hilfe. Aber der König hilft nicht. Vierzehnter, Gott ist wie ein starker Löwe. Er nimmt alles weg. Niemand kann die Menschen retten. Fünfzehnter, Gott geht weg an seinen Platz. Die Menschen merken ihre Schuld. In der Not suchen sie Gott.